He is good. Bobby. Oh, we've had so many testimonies over the last few weeks. Wir haben über die letzten Wochen so viele Zeugnisse gekriegt. The good things that God is doing. Und die wunderbaren Dinge, die Gott am Tun ist. And, we've never lived in such exciting time. Und wir haben noch nie in einer so aufregenden Zeit gelebt. But we've also never lived in such dangerous times. Aber wir haben auch noch nie in einer solch gefährlichen Zeit gelebt. Mas também nós nunca vivemos também em tempos tão perigosos. And it's very important. There's such an urgency in my heart to really make the world understand the times we live in. Und es ist so wichtig, da ist eine solche Dringlichkeit auf meinem Herzen, um die Welt verstehen zu lassen, in welcher Zeit wir leben. Someone's asking me to pray for her financial life. Okay. Jemand hat mich gefragt, ob ich für ihr finanzielles Leben beten kann. Weißt du, meine Gebete werden dein finanzielles Leben nicht verändern. Nichts wird sich verändern, sogar wenn ich eine Woche beten und fasten würde für dich. So if I would spend 1 week drinking water only and I will pray every single day for 3 hours for your financial life to change, it would not change. Also wenn ich jetzt eine Woche beten und fasten würde, nur Wasser trinken und jeden Tag 3 Stunden für dich beten würde, würde sich nichts verändern. Und ich bin froh, hast du das gesagt. Weil genau über das werden wir heute Morgen sprechen. And I have it really hard to bring people to such a relationship with God. Und ich habe solch ein Herz, um die Leute in diese Beziehung mit Gott zu bringen, that they really understand how they can live. Dass sie verstehen können, wie sie leben können. Guys, I think my team put the prayer and fasting in the New Covenant back on YouTube. Hey Leute, ich glaube, mein Team hat das Beten und Fasten-Serie wieder aufgeschaltet auf YouTube, also auf dem englischen portugiesischen Kanal. Und das sind 19 Stunden englisch-portugiesisch. And it is very life transforming. Und es verändert Leben. Und dieses Jahr habe ich das Ziel, ein Buch über Beten und Fasten zu schreiben. How prayer really works. Und wie Gebet wirklich funktioniert. Because we have been so infiltrated. The Christian faith has been so infiltrated and mixed with religion. Weil der christliche Glaube wurde so vermischt mit Religion. We don't even know anymore what it really means like to relate to God. Und wir wissen nicht einmal mehr, was es bedeutet, mit Gott in Beziehung zu treten. We don't know what it means like to pray. Und wir wissen nicht mal mehr, was es bedeutet, zu beten. Everything that we've been taught by religion puts the focus on our work. Und alles, was wir von Religion gelernt wurden, macht, dass wir uns auf unsere eigene Arbeit fokussieren, unsere eigenen Werke. The less we pray, the less miracles we have in our mind. Und was passiert? Weniger wir beten, weniger haben wir Wunder in unseren Köpfen. Then that the wrong kind of prayer is actually very dangerous. Aber wir verstehen nicht, dass die falsche Art von Gebet eigentlich sehr gefährlich sein kann. Switzerland, we love you too. Ja, wir lieben dich auch, Schweiz. Hat jemand geschrieben in Kommentaren. No, you know, this is what has to really be grasped by our heart. Und wisst ihr, das müssen unsere Herzen verstehen. How do we approach God as a typical Christian? Wie nähern wir uns Gott als ein typischer Christ? Nós abordamos, nós nos aproximamos de Deus. Based on our works. Basiert auf unsere Werke. Even though we would not approach God based on our works like some other religions do. Und ja, natürlich, wir nähern uns Gott nicht wie andere Religionen auf den Werken. Aber es hat sich doch nichts geändert, außer die Werke, die wir tun. Denk darüber nach. Was ist mein Werk? Ich bete mehr. Ich bete länger. Und ein bisschen Fasten dazwischen. I always have loved fasting for a long time. Und wisst ihr, ich liebe Fasten schon seit langem. I like to take time just with water. Und ich liebe es, Zeit zu nehmen, einfach mit Wasser. But if this is not the focus on fasting, aber wenn das nicht der Fokus ist vom Fasten, never to try to get something from God. Also der Fokus vom Fasten ist nie etwas von Gott kriegen zu wollen, nie. It's always about I can change and my focus can change. Es geht immer darum, dass ich mich verändere und mein Fokus sich verändert. So it's never let's fast enough to convince God. Also es geht nie darum, lass mich fasten, damit ich Gott überzeugen kann. Subtle, but everything points back to what we have done. Now God has to respond. Es ist so subtil, aber es geht bei uns oft darum, was wir tun, und jetzt muss ja Gott antworten. Schau. I'm so convinced that in the new covenant, ich bin so überzeugt, dass im neuen Bund it's not God who responds to prayer, but our prayer responds to the finished work of the cross. Geht es nie darum, dass Gott unsere Gebete beantwortet, sondern unsere Gebete beantworten das vollbrachte Werk am Kreuz. Und das heißt, Gebet hat ist verändert. Und wir müssen zum Ort kommen, Leute, wo wir weg von unseren eigenen Werken gehen. Every work we do has to be a response to the cross, not the trying to get the cross to do something. Und alles, was wir tun, sollte eine Antwort auf das vollbrachte Werk am Kreuz sein und nicht Gott dazu bringen, etwas zu tun für uns. Look what I was meditating on this morning. Und schaut mal, was ich heute Morgen darüber meditiert habe. On a scripture that I've known since I was a teenager. Aber an einer Schriftstelle, die ich schon seit ich Teenager bin, kenne. Isaiah chapter 30. Jesaja Kapitel 30. I mean, this is something that's very hard for many of us to grasp. Und das ist etwas, was für viele von uns sehr hart ist zu verstehen. But it's very, very powerful. Etwas sehr Kraftvolles. God is saying to his people. Gott sagt, so spricht Gott der Heilige. He says, for this says the Lord, the Holy One. Denn so spricht Gott der Heilige Israels. Im Vers 15. Jesaja 30, Vers 15. Vamos lá. Verso 15 do capítulo 30 de Isaías. But thus says the Lord, the Holy One of Israel. Also, denn so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israel. Returning and rest you shall be saved. Durch Umkehr und Ruhe könnt ihr gerettet werden. Dirdes em repousardes e estar de volta. In quietness and in confidence shall be your strength. Im Stille sein und im Vertrauen läge eure Stärke. Look what he says. Aber schau, was er da sagt. You would not. Aber ihr habt nicht gewollt. Und das ist doch schockierend und sollte die Furcht des Herrn in uns legen. Schaut, was Gott seinem eigenen Volk sagt. Deine Kraft ist nicht in deinen Gebeten, wie viel du betest. Aber denk bitte nicht, ich sei gegen Gebete. Ich glaube sehr in Gebete. Aber ich glaube nicht in die falsche Art von Gebet. Hallo Manuela from my country, Austria. Hallo Manuela von aus Österreich. Es ist schön, dich hier zu sehen. So, think with me. Also denk mit mir. We think prayer has something to do with we can get God to do something to us. Wir denken, dass Gebet etwas damit zu tun hat, dass wir machen, dass Gott uns etwas gibt oder etwas macht für uns. But in reality, that's not prayer in the finished work of the cross. Aber eigentlich ist das kein Gebet im vollbrachten Werk vom Kreuz. Schaut hier, was Gott im alten Bund zu seinen Leuten sagt. It's not in what you do, but your strength is in being quiet and having confidence. Eure Kraft ist nicht in was ihr tut, sondern im Vertrauen und in der Stille. But we've never learned to be quiet. Aber wir haben nie gelernt, stille zu sein. It is incredible when I do prophetic seminars to teach people how to actually really prophesy and hear the voice of God. Und es ist unglaublich, wenn ich so Themenabend machen über prophetisch Gebet. Falar da voz de Deus. It is incredible. The most difficult thing for Christians, especially evangelical Christians, is to shut up. Dann ist es unglaublich, weil das Schwierigste für vor allem evangelikale Christen ist es, einfach ruhig zu sein. We just can't sit quiet. Wir können einfach nicht ruhig sitzen. Marina is just coming back home. She's been out doing exercises at 6:30 in the morning. Estava se exercitando desde as 6:30 da manhã. She lives with us and she doesn't want to walk in through here to disturb us. Marina mora conosco, está dando a volta na casa para não atrapalhar a live. She's walking around behind. Lá por trás. So it's really incredible that we Christians have not learned to quietly sit before the Lord and trust him. Es ist unglaublich, weil wir Christen haben nicht gelernt, einfach ruhig vor dem Herrn zu sitzen und ihm zu vertrauen. I hope this will hit you very deep in your heart. Ich hoffe, das wird dich tief ins Herz treffen. But if you would spend half the time in quietness, trusting God, contemplating the finished work of the cross. Aber wenn du die Hälfte der Zeit einfach da sitzen würdest und im Vertrauen das vollbrachte Werk am Kreuz anschauen würdest, Lando a Deus, then you do in trying to convince God with your prayers to fix your problem. Anstatt Gott zu überzeugen, deine Probleme zu lösen, Deus vai resolver os seus problemas. Your life would be a life of strength, your life would be a life of peace, and your life would be a life of joy. Dann würde dein Leben ein Leben von Kraft und Friede sein und Freude. Und leider haben wir das von der Religion gelernt. God is the one who has to fix your problem, so you've got to convince him to fix. Weil Gott ist ja der unsere Probleme richten muss, und deshalb müssen wir ihn dazu überzeugen. Und das ist die erste religiöse Haltung. Und klar ist das falsch. What else do you want to convince God? He gave Christ. Weil was möchtest du Gott noch überzeugen? Er hat Christus gegeben. God can't give any more than he's given. Weil Gott kann nicht mehr geben, als er schon gegeben hat. He who has not spared his own son, shall he not freely with him give us all things? Romans tells us in chapter 8. Er, der seinen eigenen Sohn hingegeben hat, wie soll er uns nicht alles andere geben? Steht im Römer 8. So denk darüber nach. But then there is a second. Aber da gibt es noch ein Problem. That because we are so running around, trying to fix. Dass weil wir die ganze Zeit umherrennen und das Problem versuchen zu lösen. And have not learned to take our strength from our quiet contemplation of the cross. Und nicht gelernt haben, unsere Kraft von dem ruhigen Betrachten vom vollbrachten Werk am Kreuz zu ziehen. Und was bleibt uns? We've already prayed for 3 months intensely and our prayers have not been answered. Wir haben ja schon für 3 Monate intensiv gebetet und wurden nicht beantwortet. Und was machen wir jetzt? Und ich möchte, dass du diesen ganzen Kontext vom Jesaja 33 mal anschaust. Zum Beispiel Vers 1. To the rebellious children, says the Lord, who take counsel but not of me, and who devise plans but not of my spirit, that they may add sin to sin. Wehe den widerspenstigen Kindern, spricht der Herr, welche Pläne ausführen, die nicht von mir stammen, und Bündnisse schließen ohne meinen Geist und so Sünde auf Sünde häufen. Also was war ihr Problem? Das Problem war ganz einfach. Sie haben ihren Rat vom Volk genommen, von der Welt und nicht von Gott. Und da im Vers 2 steht, die sich aufmachen, um nach Ägypten zu ziehen, aber mich nicht fragen um Rat. Und wisst ihr, Ägypten im Alten Testament bedeutet die Welt in unserer Zeit. Ägypten im Alten Testament, ele representa o mundo. So God has taken his people out of Egypt. God has taken us out of the world. Also Gott hat sein Volk aus Ägypten rausgenommen, wie er uns aus der Welt rausnimmt. Jetzt estamos nós para sermos tirados do mundo. We cross the Red Sea to go in the promised land. We cross baptism to come into our inheritance. Sie haben das Rote Meer durchquert, um ins versprochene Land zu gehen, und wir haben die Taufe gemacht, um in unser verheißenes Land zu gehen. So all this is symbolic for our life. Also das ist alles symbolisch für unsere Leben. Also was machen wir? Because we have the wrong idea of God and not understanding what happened at the cross. Weil wir die falsche Idee über Gott haben und nicht verstanden, was am Kreuz geschehen ist, am vollbrachten Werk am Kreuz. What we think is turning to God is in reaction. That's really strong, but I have to say it. What we think is turning to God is in reality defying the cross. Was wir denken ist zu Gott zu wenden, uns zu Gott zuzuwenden, ist eigentlich eine Herausforderung vom Kreuz. Weil wir gehen nur zu Gott, um diese Probleme zu lösen und nicht im Stille sein und vertrauen. Viramos a Deus para resolver nossos problemas, ao invés de nos virar a ele em quietude e confiança. So think. Also denk darüber nach. Think we've turned to God and God hasn't responded. Wir denken, wir haben uns Gott zugewendet und er hat uns nicht geantwortet. Aber wir können nicht uns Gott zuwenden, wie wir wollen, sondern so, wie er sagt, dass wir sollen. Und er hat uns gesagt, wir können uns Gott nicht außerhalb vom vollbrachten Werk am Kreuz zuwenden. Also was machen wir? Wir gehen nach Ägypten. Also wir versuchen, unsere Weisheit von der Welt zu finden. Gott hat mein Problem nicht gelöst, dabei habe ich so sehr versucht. Jetzt werde ich halt mich der Welt zuwenden, dass diese meine Probleme löst. Ich würde gerne eine Frage stellen und ich würde gerne, dass du denkst. about this question until tomorrow. Und ich möchte euch eine Frage stellen und dass ihr über diese Frage nachstellt bis morgen. Und hier ist die Frage. In eurem christlichen Leben, wie viele Gebete habt ihr schon gebetet, um Gott zu etwas zu überzeugen, das aber dann nie passiert ist? Denkt darüber nach. Also wieso macht ihr immer noch dasselbe? Aber es macht ja keinen Sinn, wenn ihr ein bisschen euer Gehirn gebraucht. Also was haben wir gemacht? Ja, das hat nicht funktioniert, so lasst uns nach Ägypten gehen. Und wir versuchen so sehr, eine Lösung außerhalb vom Kreuz zu finden. Das macht Angst, das ist furchteinflößend. This is how the world teaches me. This is what my friends tell me. This is what I've read in the book. This is what I've seen in this. This is what I've seen in the television. Ja, dann gehe ich halt nach Ägypten, weil das ist, was meine Freundin mir gesagt hat, was der Fernseher mir gesagt hat, was dieses Buch mir gesagt hat. And it actually becomes a vicious cycle. Und dann wird es wie ein Teufelskreis. Look what it says in verse 7. Weil schaut, was es im Vers 7 sagt. For the Egyptians shall help in vain and to no purpose. Denn Ägypten ist nichtig und hilft gar nichts. Mucho. Of course, the world will never have the solution for your problem. Weil logisch, die Welt wird nie die Lösung für unsere Probleme haben. My friend, I personally have a belief, and that's my personal belief. Meine Freunde, ganz persönlich habe ich einen Glauben, aber das ist mein persönlicher Glauben. But I believe everything that's happening around the COVID and the pandemic. Aber ich glaube, dass alles, was rund um diesen COVID und dieser Pandemie passiert, is very, very intentionally being used by evil people to set the stage for the Antichrist. Ist gebraucht von wirklich bösen Leuten, um die Szene für den Antichrist vorzubereiten. I really believe it. Das glaube ich. So look what happened. Also schaut, was passiert. Almost every person in the whole world is gripped with fear of the COVID. Fast jede Person auf der ganzen Welt ist, hat so große Angst vor dem COVID. Und was passiert? A man very cleverly and strategically are determined to set up a one world government. Böse Männer versuchen ganz strategisch eine Weltherrschaft herzustellen. Weil es braucht eine Weltherrschaft für den Antichrist. At this very moment, the Antichrist system is fully in action. Und im Moment ist dieses ganze System vom Antichrist voll in Aktion, voll am Laufen. Also nicht der Antichrist selber, aber das System. What will the Antichrist do? Und was wird der Antichrist machen? Guys, everything is in a mess. I will fix it. Hey Leute, alles ist drunter und drüber. Ich werde das Problem lösen. Und er wird dann wunderbar aussehen, so wie er da die Lösung wäre zu den Problemen. Und erst später wird dann sein wahres Gesicht erscheinen. If everything what's happening right at this moment is actually intentionally being used to make the way for the Antichrist. Und ich glaube, dass alles, was jetzt passiert, gebraucht wird, um den Weg für den Antichrist vorzubereiten. So what happens? Und was passiert? The world has become a very, very wicked place. Die Welt ist ein sehr schlimmer Ort geworden. Governments have become very, very intentionally wicked. They don't tell us this, they pretend to be nice, but they're not. Und die ganze Weltherrschaft ist ein sehr böser Ort geworden. Sie sagen uns nicht, aber das ist, was sie sind. Nos falam isso, lógico, mas eles fingem que tá tudo bem, mas não são. So they need worldwide crisis. Und sie brauchen diese Krise weltweit. Com que eles vão vir? Listen, I'm going to fix the problem. Escute. Und sie werden kommen und sagen, wir werden das Problem lösen. Eu vou resolver. We, the government, will fix it. Und wir, der Staat, werden das Problem lösen. Know how to have the solution. Nós sabemos como ter a solução. Und wir wissen, wie die Lösung haben. You will be safe and you will be fine. You're not going to die of COVID. Don't worry, just trust us. Und wir werden machen, dass ihr nicht an COVID sterben werdet und dass es euch gut gehen wird. Vertraut uns. And I understand that people who don't know Christ, that's who they will trust. Und ich verstehe, dass die Leute, die Christus nicht kennen, dem Staat vertrauen werden. How come? Aber wie ist es? Christians turn to Egypt for the solution. Wie ist es, dass auch wir Christen uns Ägypten zuwenden, um die Lösung zu finden? Wie? Because we will be as much deceived by the Antichrist as anybody else if we're not prepared. Weil wir werden genauso getäuscht sein vom Antichrist wie alle anderen, wenn wir nicht vorbereitet sind. If you think that, oh, because I'm a Christian, I'm not going to fall for the Antichrist. Don't please deceive yourself. Wenn du glaubst, ich werde nicht getäuscht vom Antichristen werden, weil ich ein Christ bin, glaube das nicht. If you now at this time go to Egypt for help, what do you think we're going to do in the really big crisis when the Antichrist says, I'll fix your problem? Wenn du jetzt in dieser Zeit schon nach Ägypten gehst, um die Lösung zu finden, was wird denn passieren, wenn der Antichrist kommt und sagt, ich werde deine Probleme lösen? What learn to quietly, confidently trust in the Lord. Aber wir haben nicht gelernt, einfach ruhig und stille vor dem Herrn zu sein, ihm zu vertrauen. So you know what we're gonna do? Und wisst ihr, was wir dann tun werden? Now, when we welcome the solution from the hands of this world, we will then welcome the solution from the hands of one man. Genau wie wir jetzt schon die Lösung von der Welt entgegennehmen, werden wir dann die Lösung von einem Mann entgegennehmen oder einem Menschen. So I do believe, and the Bible talks about the great falling away before Christ returns. Und ich glaube, und die Bibel spricht von dieser großen Täuschung, die da sein wird, bevor Jesus zurückkommt. Und das ist, was ich glaube. Exactly. Everything is being prepared for it. Und da ist alles vorbereitet für das. Wieso? Because people will be so disappointed with God because God didn't fix my problems. Weil die Leute so enttäuscht werden sein von Gott, weil sie denken, Gott hat meine Probleme nicht gelöst. And it's always them who have made the wrong choices. Aber wir müssen verstehen, dass es immer die Leute waren, die die falsche Entscheidung getroffen haben. And they tried to fix their problem, they couldn't do it, so they went to Egypt to have the problems fixed. Und sie haben versucht, ihre Probleme zu lösen. Sie konnten es nicht lösen und da sind sie nach Ägypten gegangen, um ihre Probleme zu lösen. Und es ist sehr spannend. Die Gemeinde am Anfang in der Apostelgeschichte, sie waren eng verbunden miteinander. Und die waren nicht ein Teil dieser Welt. Und die Gemeinde, wie wir sie heute kennen, ist eng verbunden mit der Welt, aber nicht ein Teil voneinander, nicht gemeinsam unterwegs. That's why everything is going to be shaken. Yeah, but it's und deshalb wird alles erschüttert werden. So I believe that one of the reasons why God put me into this world for is to be a prophetic voice in these last days. Und ich glaube, einer der Gründe, wieso mich Gott auf diese Welt gestellt hat, ist, um eine prophetische Stimme in dieser Zeit That's zu sein. Why I will be this voice. Und deshalb werde ich diese Stimme sein. I will do whatever I can to wake people up from their sleep. Und ich werde alles tun, was ich kann, um die Leute aus ihrem Schlaf zu erwecken. Listen, don't think that I'm a COVID denier. Und hör zu, glaubt nicht, dass ich jemand bin, der COVID verneint. Theory guy. I'm not one of those guys. No, und ich bin auch nicht ein Verschwörungstheoretiker, das bin ich nicht. I'm not a guy who is reading the news. Und ich bin auch nicht jemand, der die News liest. Und ich mag das nicht. Ich schaue schnell die Überschriften an, das ist alles, was ich mache jeden Tag. It's literally once a day, maximum twice a day, I give a quick glance through the headlines, no more. Aber einmal oder zweimal am Tag schaue ich schnell die Überschriften an, die da I don't even want to hear more. I don't watch the television, I watch news in the on the internet, I don't read it. Und ich schaue keine News im Fernseher oder auf dem Internet oder irgendwo. I know more stuff on what my friends tell me than what I myself find out. Aber ich weiß mehr Dinge von was die Leute mir sagen als was ich selber lese oder höre. Denial, conspiracy. I'm not this kind of guy. Also es ist nicht, dass ich ein Corona-Leugner bin oder ein Verschwörungstheoretiker. Oder so etwas, nein. If from a biblical point of view and from the Spirit of God is saying is that this is what's happening right now. Aber ich glaube von einem biblischen Sichtpunkt und von was Gott mir gesagt hat, dass das ist, was passiert im Moment. So where are you going for help? To Egypt or to the Lord? Also wohin gehst du für Hilfe? Gehst du nach Ägypten oder zum Herrn? Do you quietly trust him? Und glaubst du ihm einfach ruhig im Vertrauen? You constantly at every crisis turning away from him to try to find help somewhere else. Oder versuchst du in jeder Krise deine Hilfe irgendwo anders zu holen als in ihm? In otro lugar. Do you know, if we could only understand that, wisst ihr, wenn wir das nur verstehen könnten, Egypt will not only disappoint us, it will cause us to be completely dependent on them. Ägypten will nicht nur uns enttäuschen, sondern auch machen, dass wir komplett von ihm abhängig sind. And then the more we are dependent on them, the more we are ready to receive the Antichrist. Und je abhängiger wir sind von Ägypten, umso mehr werden wir bereit sein, um den Antichristen zu empfangen. Ready to receive the Antichrist. Sure. Quanto mais dependente nós somos, mais preparados para receber o anticristo estaremos. This is why it's not going to be hard for the antichrist to deceive the Christians. Und deshalb wird es nicht schwierig sein für den Antichristen, um die Christen zu täuschen. Unless we are the ones who wake up and say. Außer wir wachen auf und sagen. Look, the first thing he says is return. Schau, das erste, was er da sagt, ist komm zurück. In returning and in rest you shall be saved. Im Zurückkommen und in der Ruhe werdet ihr gerettet werden. Durch Umkehr und Ruhe könnt ihr gerettet werden. Umkehren von der Welt. Return from putting your hope into this world. Umkehren davon, dass ihr eure Hoffnung in die Welt legt. Also kehrt um von eurer Hoffnung in die Welt zu legen. Esperanza nesse mundo. Look, somebody's asking if we shall take the vaccine. You have to make this choice. Don't ask me. Und schaut, jemand fragt, ob wir uns impfen lassen sollen, aber ihr müsst das entscheiden. Fragt nicht mich. I'm not your pastor. I'm not your Holy Spirit. I'm not your conscience. No. Ich bin nicht dein Gewissen, nicht der Heilige Geist, nicht dein Pastor. Ask people if you should take the vaccine. No. Und frage nicht Leute, ob ihr euch impfen lassen sollt. Going to Egypt, even to this Egypt. Hört auf, nach Ägypten zu gehen, sogar diese Art von Ägypten. Aber geht zum Herr und fragt ihn. Und dann macht ihr, was ihr denkt, was ihr machen sollt. Und je mehr ich das alles so realisiere, umso mehr realisiere ich, dass unser Herz wirklich an den Ort der Ruhe kommen muss. Also umkehren. Umkehren heißt, dass wir zurückkommen sollen zu diesem Ort der Ruhe und der Stärke. Return and then you have to rest. You're not going to come to rest unless you've returned. Weil da steht doch Umkehr und Ruhe könnt ihr gerettet werden und werdet ihr in der Stärke sein, weil sonst werdet ihr nicht in dieser Stärke sein können. But please don't tell other people if they should take the vaccine or not. Und Leute hier im Live, bitte sagt nicht anderen Leuten, ob sie sich impfen lassen sollen oder nicht. Otherwise I will turn the comments off. Weil sonst werde ich diese Kommentare hier ausschalten. Don't try to manipulate people. Let people be connected with Jesus and make a free decision. No, versucht nicht Leute zu manipulieren, sondern lasst sie einfach mit Jesus verbunden sein. That's all we're talking about right now. Und das ist genau das, wovon wir jetzt reden. So look. So schaut. What is rest? Was ist Ruhe? Rest is in the finished work of the cross and nowhere else. Ruhe ist nur im vollbrachten Werk vom Kreuz und nirgends sonst. That's what true rest is. Und das ist, was richtiger Rest ist. So the true rest is Jesus did it and there is no solution outside the cross. Also die wahre Ruhe ist, Jesus hat alles vollbracht und da gibt es nichts anderes außerhalb. Fora da obra consumada da cruz. This is rest, what God is talking about. Und das ist diese Ruhe, von der Gott spricht. Geht weg von Ägypten, kommt zu mir zurück, sagt Gott. So look. Also schau. Look how we've been trained to live. Schau, wie wir gelernt worden sind zu leben. We've been trained to live, to never rest in the cross. But we've been trained to live to always rest in somebody fixing our problems. Wir sind trainiert worden, um nicht ins vollbrachte Werk am Kreuz zu vertrauen, sondern ihn selber versuchen oder jemand anders zu finden, der unsere Probleme löst. May we people of God finally wake up. Okay? Aber ich wünschte, dass wir alle aufwachen, das Volk Gottes aufwacht. How much longer? How much more do we have to suffer until we wake up? Wie lange noch müssen wir leiden, bis wir endlich aufwachen? How much longer? Noch wie viel länger? It'll always be frustrating, it'll always be embarrassing and it'll always be tiring. Wir werden immer frustriert sein und es wird immer ermüdend sein. So what do we do? Und was machen wir also? God says, come back, please. Und Gott sagt, bitte komm zurück. Don't you see that Egypt has caused you nothing but problems? Siehst du nicht, dass Ägypten nichts anderes als Probleme gebracht hat? Don't you understand that the more you run to Egypt for your solution, the more disappointment you will have? Verstehst du nicht, dass je mehr du nach Ägypten rennst, um deine Probleme zu lösen, umso mehr Probleme und Enttäuschungen wirst du haben? Komm her. Ich bin der gnädige, barmherzige und liebende Gott. Ich bin der Gott, der durch das Kreuz gezeigt hat, dass wenn du mir vertraust, dass alles gut sein wird. Deine Kraft ist im Vertrauen und in der Ruhe. Und wir müssen lernen, diese Stimme rund um uns herum abzuschalten. Thank you, my beloved Jesus, for the cross. Und wir müssen lernen, um mehr als alles zu sagen, danke, danke, danke, Jesus, für das Kreuz. Wenn wir genauso viel Danke, Danke sagen würden, wie bitte, gib mir, dann wäre unser Leben ein unglaubliches Leben von Freude und Frieden und Ruhe. Das heißt, ihr müsst wirklich in diese Ruhe Gottes kommen, das heißt, ins vollbrachte Werk am Kreuz vertrauen. Also wir werden jetzt lassen, dass der Heilige Geist durch uns fließt. Und ich habe einen sehr voller Tag vor mir. Meine Frau ist am Reisen. Also ich bin Hausfrau. Ich bin Mutter und Vater für unseren Sohn. Ich bin ein Koch. Ich bin der das Haus putzt und die Wäsche macht. Und meine Arbeit hat auch nicht aufgehört. Aber es ist cool, ich mag das. Und ich habe Hilfe. Und wir müssen ganz viel aufnehmen heute. Holy Spirit, I just thank you so much. Heiliger Geist, ich danke dir so sehr. So marvelous, you're so beautiful, you're so kind. Du bist so wunderbar, so einzigartig und so gütig. Holy Spirit, I ask you that you open the eyes of the people of God. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du die Augen des Volkes Gottes öffnest. Holy Spirit, we just pray that you will let the spirit of wisdom and revelation be released in a way like never before. Und Heiliger Geist, wir bitten dich, dass dein Geist der Erkenntnis und Offenbarung fließen kann wie noch nie zuvor. Holy Spirit, I pray that your people will wake up from their sleep. Und Heiliger Geist, wir beten dich, dass dein Volk aufstehen kann von seinem Schlaf. We'll see with the eyes of the hearts enlightened. Und dass sie sehen können mit erleuchteten Augen ihres Herzens. This is my big desire. Und das ist mein großer Wunsch. Lord, I know this is your desire in your heart. Und ich weiß, Herr, dass es auch dein Wunsch ist von deinem Herzen. Und Herr, ich danke dir, dass du so gütig und so gut bist und dass du genau das machst. Und ich bitte, dass du genau dieses Life dazu brauchst. Dass die Leute auf der ganzen Welt aufwachen und zurückkommen zu dir in Ruhe und Vertrauen. Dass sie Verantwortung übernehmen dafür, dass sie nach Ägypten gegangen sind für Hilfe. Und wir danken dir, kostbar Heiliger Geist. Und wir geben uns dir hin, total hin. Und wir wollen Zeichen und Wunder sehen, wie sie durchs Internet fließen. Und wir danken dir, dass wie die Dunkelheit auf der ganzen Welt stärker wird, wirst du auch stärker auf der ganzen Welt. Und für das danken wir dir von unserem ganzen Herzen.